Meine sehr geschätzten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Guten Abend, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Man räuspern tut man ja auch nicht ins Mikrofon rein, so ist es ja nicht. Hey. Ja, weil wir sind ja keine Menschen, wir sind ja Redemaschinen. Wir sind Profis, wir sind fucking Profis. Ja. Weißt du, wo ich kein Profi bin? Beim Capoeira? Ja, das sowieso nicht, aber wenn ich allein irgendwas aufnehmen muss. Ja. Es ist unfuckbar, wie schlecht unfuckbar. Unfuckbar. wie schlecht ich da einrede. Was meinst du? Was meinen? Naja, wenn ich jetzt nicht so mit dir rede oder mit jemand anders rede, ja, dann komme ich mir echt vor, wie ein Mensch, der das wirklich kann. Ja, du hast ja auf mich, dann hast du ja die genau richtige Interpunktion, Einstiegsmoment. Wenn ich jetzt in der Lern irgendwas sagen würde, dann klingt das immer so hölzern und abgehackt. Schau mal nicht auf den Bauch. Nein, ich schaue nur auf der T-Shirt, da steht der Beatles auf, also, und das lese drunter, dass es nicht die Band ist, sondern Amazonia, Ecuador. und du hast so Beatles da. Käfer. Genau. Das ist ein Wortwitz, was ich. Ja, wir sind in dem Podcast sind wir professionell, weil wir einen Sponsor haben. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Wenn man nach des Tages Arbeit mit Freunden gemütlich beisammen ist und ein Prosit auf das andere folgt, soll man sich nicht sorgen, dass der Kater auf der Lauer liegt. Warum denn auch? Der lässt sich über Nacht verscheuchen, wenn man sie noch vor dem Schlafengehen 2 Spalttabletten nehmen. Wachen Sie morgens mit klarem Kopf auf und sind wie immer auf Draht. Wenn es wieder an die Arbeit geht, wer einmal über den Durst getrunken hat, wer viel geraucht hat, wer überarbeitet oder übernächtigt ist, der weiß, was ein Kater ist. Wenn es in den Schläfen hämmert, wenn der Kopf zerspringen will, dann ist vielleicht die Apotheke nicht gerade in der Nähe. Deshalb empfiehlt es sich, Spalttabletten vorsorglich immer bei sich zu tragen. Spalttabletten wirken bei Kopfschmerzen, Zahnweh, Migräne, neuralgischen und rheumatischen Schmerzen. Spalttabletten, Deutschlands meistgebrauchte Schmerztablette. Sehr schön. So, schau, soll ich dir meine Agenda zeigen? Ich habe mir da eine Notiz gemacht, ja, da steht C-A-R-T, Card. Kannst du das Telefon bitte auf die Seite legen? Ja. So. Kannst du das drehen? Ja. Warum sind wir heute eigentlich nur zu zweit, Thomas, Titus? Die Biene, die ist ein bisschen schlecht beieinander, oder? Sie ist krank. Ich glaube, der Biene geht schlecht. Sie hat nämlich auch nichts für die Sommerserie abgegeben. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, ist sie auch nicht gekommen. Das ist jetzt eigentlich der Ersatztermin. Ne? Der Ersatztermin ist ja wegen mir gewesen, weil ich krank war. Ach so. Und jetzt warst du ja schon bei der Biene. Kannst du dich erinnern? Stimmt, ich war bei der Biene und habe nicht gewusst, wo ich läuten soll, weil sie umgezogen ist im selben Haus. Und dann hast du mich angerufen und dann genau. Hat es gekehrt. Glaubst du, die Biene hört das? Ich weiß es nicht. Wir können es probieren. Biene! Wenn du das hörst, dann darfst du dich jetzt freuen und schreibst mir, weil du kriegst von mir einen Elefantenfuß und einen Nonino. Hallo Biene, hörst du dieses Kratzen an der Tür, am Panel? Da wartet jemand auf dich. Dreh dich um, hinten am Balkon, ein roter Luftballon beim Balkon. Hallo, hast du Besuch. Wir fliegen alle hier unten, oder? Hansi, möchtest du einen Kakao haben? Ich war nicht vorher auf. Das ist ein bisschen spooky, wenn du deine Augen so weit aufreißt, dass man den Podcast nicht sieht, aber ja, was halt einfach echt ungut ist. Ja, der diabolische Clown. Ich habe am Wochenende gesehen. Den Kinofilm, den neuen. Mhm. Und? Naja, ich habe ein halbes Jahr davor den 1990er mit Tim Curry gesehen. Ja, nicht schlecht, oder? Der ist auch gut gewesen. Und naja, wenn man den gesehen hat vor kurzem, dann weiß man, was passiert und dann ist es gar nicht so... Spannend. So spannend. Hast du das Buch gelesen? Nein. Ah, das Buch ist fucking geil. Bücher. Ich lese keine Bücher. Also nicht solche. Welche Bücher liest du denn dann? Und warum liest du nicht solche Bücher? Die sind ja so sehr, sehr dick angegeben, wie 1500 Seiten. Oh, aber das flutscht richtig gut. Also das ist so geschrieben, als würde es sich anfühlen. Ich weiß nicht, liest du nur Bücher? Ich habe keine Zeit für so. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für Serien und keine Zeit für Bücher. Ich lese gerade Game of Thrones. Ich hab mal die Leni Riefenstahl Riefenstahl. Memorien. Das ist nicht Riefenstahl, das ist doch kein Stahl, das ist das Tal. Ist ja egal, wie man es ausspricht. Nein, ist nicht egal, wie man es ausspricht. Okay. Herr Feuerfuchs. Der Feuerfuchs? Feuerfuchs. Was ist ein Fuchs? Bist du nicht der Titus Feuerfuchs? Ach so, Feuerfuchs. Feuerfuchs. Feuerfuchs. Ja, das ist doch, na, ich find schon, komm mir nicht so. Komm mir doch nicht so. Na gut. Und ich hab's nicht weit geschafft, aber bis zum Hitler bin ich gekommen. Aber sie hat ziemlich schnell schon vom Hitler zum Schwärmen bekommen. Jetzt habe ich kurz überlegt, wo kommt bei S der Hitler vor. Aber nein, bei der Leni Riefenstahl. Riefenstahl, ich weiß es nicht. Ah, by the way, ich hab da ja, Leni Riefenstahl hat ja so eine Bildersprache kreiert für die 1936er Olympiade. Die Rammstein sehr, sehr aufgegriffen hat. Und ja, Rammstein beruft sich ja, hat ja auch so Vorgänger und die heißen Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Darf, echt? Darf. Ja, das so kennst du die? Na sicher. Das tanzt den Mussolini. Das sind alle die spielen, wenn der Sheriff tanzen geht, gibt es ja auch. Tanzt den Mussolini. die treten am 3. November auf in der Grellen Forelle. In der Grellen Forelle. Ich fürchte mir ein bisschen vor der Grellen Forelle. Weil man da vergewaltigt wird, ne? Dafür fürchte ich mich eigentlich nicht so, aber ich fürchte mich eher davor, dass ich dann das. Ja, warum fürchte ich mich eigentlich? Ich fürchte mich eigentlich, dass ich nicht rechtzeitig meine Jacke abgeben kann, zum Beispiel. Gehst du ins Konzert, oder? Ich habe mir ein Ticket gekauft, ich habe lang gehadert und dann habe ich es doch geklickt, weil ich mir gedacht, es gibt so wenige Bands, die ich unbedingt sehen möchte und die interessiert mich sehr. Aha. Was hat es gekostet? 32. Wieso? Das ist viel. Ich meine, das sind Legenden. Ja. Dafür sparen wir das Queens of the Stone Age. Die habe ich eh schon so oft gesehen. Ja, die habe ich noch nie gesehen, aber die interessieren mich nicht das Böhnchen. Die Melvins kommen in die Arena. Ja, die kenne ich wiederum nicht gut. Ja, das ist schon. Hast du schon irgendwelche Tickets fix gekauft? Nein. Also ich habe Tickets geschenkt gekriegt. Für Diane Reeves Konzert. Kenne ich gar nicht. Ja, das ist irgendeine Jazzmusikerin. Aber ist sie verwandt mit einem ehemaligen Superman? Kann durchaus sein. Ja. Reeve Gabriels, das war der einer der Gitarristen vom David Bowie in den 90ern, mit dem er Tin Machine gemacht hat am Anfang. Ja. 40 Jahre Helden. Heroes. Ja, habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Was sagst du denn zu dem Skandal der SPÖ? Wie nennt man das? Facebook-Vernaderung, die Österreicher sagen so gern vernadert seit 2000. Ach so, ja, das ach, in der FH haben wir mal einen Gastvortrag gehabt vom Rudi Fussi. Das ist so ein Kommunikationsguru. Guru schon. Und der hat uns dann seine Seite gezeigt damals. Ja. Ich glaube 2013 ist es gewesen. Und die hat geheißen Werner Fehlmann. Ne? Und gewimmelt vor, also es ist jetzt nicht Hass gewesen, was er gemacht hat, das war Satire. Und die hat er gemacht? Das hat er gemacht oder sein Team oder seine Praktikanten und innen, was der Geier wird, alles für ihn arbeitet. Und da hat es genug Leute gegeben, wir haben uns das ein bisschen angeschaut, die das echt, die wirklich geglaubt haben, dass das die Feynman-Seiten ist und da geschrieben haben, wie wenn sie jetzt den Feynman anschreiben würden. Ja. Oh je, das war bitter. Und das war aber sehr, sehr überdreht, ne? Und das letzte Posting ist, ja, wie er gekündigt worden ist, 2015 oder so. Der Feynman. Und der hat aber lauter gesagt, war das einmal? 2016. Stimmt, ja, 2016. Ja. Im Mai haben sie ihm ausgepfiffen zum Aufmarsch und dann kurz vor der Bundespräsidentenwahl. Ja. Mein Problem, das ich mit dem Feynman habe, ist, dass er halt einfach die Klopapierzeitungen groß gemacht hat mit seiner Inserate. Und sowas finde ich einfach unappetitlich. Ach, du hast dann SPÖ-Kohle, sehe ich gerade. Kugelschreiber sind einfach Verbrauchsmaterial. Ich schreibe auch mit Zimtzigaretten mit FPÖ. Mit FPÖ-Gas. Mit FPÖ-Gas, also ich habe da keinen. Ja, bin ich jetzt ja nicht so. Um nochmal auf den Rudi Fussi zurückzukommen, der hat dann nur einen eigenen Kurs gemacht, da haben welche mitbelegt und da wollte er eine Interviewserie machen und zwar wollte er dann Leute mit irgendeiner Tatsache konfrontieren, die ein bisschen steil ist, irgendwas mit Waffen, glaube ich, was. Und der hat es so konzipiert, dass die da mitmachen bei dem Kurs, sollten sich eben Leute aussuchen, also den aussuchen und den dann unverfängliche Fragen stellen und dann praktisch die Frage am Schluss, die um die es eigentlich gegangen ist. Und ganz dann, zum Schluss. Genau, ja. Und das bei mehreren Leuten, die da involviert sind um diesen Themenkomplex. Ich habe vergessen, worum es genau geht. Und sein Plan ist eben, ein Feature machen, wo du praktisch am Anfang die Problematik erklärst, um die es geht. Und dann werden die ganzen Involvierten vorgestellt. Und dann wird an denen einfach die Frage gestellt, und was halten sie davon? Also dieses ganze Vorgeplänke ist überhaupt nicht dabei, sondern nur mal das. Und dann siehst du nur mal die Leute, wie es der ins Mikrofon, in die Kamera schauen, wie der Hase, der gerade vom Scheinwerfer erfasst worden ist und irgendwie jetzt nicht mehr weiß, was soll das jetzt eigentlich? Das war jetzt ein nettes Gespräch, aber eigentlich das ist... Ja. Aber dieser Kurs ist jetzt, den Kurs, den haben sie dann abgedreht, weil das ist denen alle jetzt steil geworden. Die haben keine Zeit gehabt für sowas. Ja. Aber es ist eigentlich ein super, super Konzept, ne? Ja, nein, weiß nicht, ich bin ja noch ein bisschen auf Twitter und da bin ich ein Follower von Rudi Fussi und von Dani Kapp. Das ist das? Das ist der schwarze Ross, Rudi Fussi. Der Rudi Fussi ist ja ziemlicher, also... Ach so? Ja, ja. Ich hab mir gedacht, der wechselt das Parteibuch, wie es gerade passt. Das weiß ich nicht, aber momentan ist er ziemlicher Kernfan. Und der Dani Kapp ist ein Kurzfan. Ist er? Nein, ich hab, mir geht die Wahl am Arsch vorbei, ganz offen und ehrlich sage ich da das, weil ich habe mich schon vor langer Zeit entschieden, wen ich wähle und ich habe mich für eine Partei entschieden, also eigentlich sind noch drei Parteien in meiner engeren Auswahl. Also wenn ich sehr mutig bin, dann wähle ich die eine Partei, wenn ich sehr feige bin, die andere und wenn es mir komplett wurscht ist, dann wähle ich die dritte Partei. Aber sie haben alle etwas gemeinsam. Dreimal die Wahlkabine konsultiert. Wahlkabine.at ist doch dumm. Ist es dumm? Gibt es was Besseres? Nein, es gibt nichts Besseres. Das Problem aber mit Wahlkabine.at oder mit diesen ganzen... nur wenige Themen. Mit diesen ganzen Dings ist einfach das. Erstens einmal, die sagen, was die Partei sich wünscht, aber nicht, wie sie dann im Endeffekt wirklich abstimmt. Ja, also die Sicherheit hat er nie. Ja, aber das, weiß nicht, das wäre schon cool, weil meistens sagen die Parteien A und stimmen dann aber im Parlament, wenn es um was geht, mit B, mit dem Gegenteil. Na, dann ist es immer Frage der Integrität, ne? Wenn du das zutraust, der es durchdruckt. Ja, ja. Ey. Das Lustige ist, ein Fitnessstudio ist ja über der Neos Zukunftszentrale oder wie ist denn das? Die Mutzentrale, genau. In der Mutgasse? In der Neustiftgasse, weil ich bin ja wie alle anderen Pensionisten bei Kieser Training. Also wir treffen uns da. Pensionistenvereine. Und da siehst du halt immer die ganzen Neos ein- und ausgehenden Strolz und die Frau. Wie heißt der? Welchen Bezirk befindet sich in dem Im siebten natürlich. Ja, klar. Ja, und das ist eigentlich mein direktester und engster Kontakt. Ich habe aber meine Wahlkarte schon und ich habe mich entschlossen, diesmal nicht Brief zu wählen, sondern diesmal gehe ich in den Wahlkartenlokal am Sonntag. Dann in zwei Wochen. Weil ich möchte wieder mal flattern hören. Dann gehe ich da hin, gemeinsam mit meiner Schwester, dann gehen wir zuerst zum Hübler frühstücken. Zum Hübler? Weißt du, was ich da frühstücken tue immer? Kommst du nie drauf? A la carte? Ja, klar. Irgendwas mit Ananas vielleicht? Nein. Eine Schinkenrolle. Weißt du, was eine Schinkenrolle ist? Ja, das ist da unter deinem Brust. Nein, das ist die Speckrolle. Also Schinken ist was anderes. Aber die Schinken ist weniger... Der Schinkenrolle führt zur Speckrolle. Also Schinkenrolle ist eine Speckrolle im Futuraum. Ja. Na, Schinkenrolle ist ein Blattl Schinken. Und da ist was drinnen. Ein großer Beinschinken. Ist genau. Drinnen. Mayonnaise. Mayonnaise-Salat. Ja, furchtbar. Voll geil. Zuerst zum Hübler frühstücken, dann gehe ich wählen und dann gehe ich heim. Erzähl mir ein bisschen was vom Wurstclub. Du hast am 29.09.2017 warst du sag beim kleinen Wiener Derby und ihnen dabei Wurstclub gewesen. Entschuldigung. Ja, sag mal der Wurstclub. Ja, ich glaube, die Wiener Fans sagen Wurstclub dazu. Vielleicht weil WS Wurst. Keine Ahnung. Halt, das ist dieser Trash-Talk. Und wie war's? Wir hatten gewonnen. Ich glaube, es war 1-1. Ah, und wobei der Sportclub in den letzten 4 Minuten das letzte Tor geschossen hat, den Ausgleich. Die waren ein bisschen in Hintertreffen. Tatsächlich war ich das erste Mal wieder auf einem Fußballmatch seit Ewigkeiten. Ja. Und ich war aus dem Zwettler Sportplatz dieses ganze penetrante Gelaber gewohnt, wo der Schiedsrichter und der andere Spieler so furchtbarst penetrant angepöbelt wird, was da überhaupt nicht davor ist. Das sind sowas von so viel gestanden? Entschuldigung habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich bin auf der Friedhofstribüne gestanden, dummerweise haben wir ganz viele Leute. Wir haben leider warten müssen auf die anderen. Ja. Unpünktlichen, was dazu geführt hat, dass wir leider keinen guten Platz bekommen haben. Und dann haben wir halt relativ wenig gesehen vom Match, weil es so überfüllt war. Außer da drüben bei Diviena wäre viel Platz gewesen. Bei Diviena. Hast du ein Bratwürstel gegessen? Das hat auch super gerochen. Ich habe mich gefragt, so fucking gut, die Bratwürsteln beim Wurst. Wie denkt eigentlich jemand, der vegetarisch unterwegs ist, wenn er das riecht? Da muss er das Nasal oder so. Da muss er das Nasal rümpfen, wa? Ja, furchtbar. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Denen davon. Was gibt es denn, was du nicht magst? Was ich nicht mag? Ich habe jetzt neulich einmal auf Oliven kotzen müssen und seitdem mag ich keine Oliven. Das wird wahrscheinlich ein Jahr dauern. Soll ich mal ein Glas Oliven holen, aus der Küche aufmachen, die und das Nasal halten? Nein, das funktioniert nicht. Ist nicht das Gleiche, gell? Das ist nicht so dasselbe. Die meisten Vegetarier sind ja Vegetarier aus ethischen Gründen, oder? Ja, es gibt ja den englischen. Der ist aus ethischen Gründen und der amerikanische ist aus Diätgründen. Das ist ja Blödsinn. Ja, so habe ich mir so gehört. Also ich habe noch nie so viel zugenommen wie damals, als ich Vegetarier war. Weil Schoki, so viel Käse Schoki ist. Schoki ist vegan sogar. Ja, stimmt eigentlich. Ja, so viel Auswahl hat man dann nicht mehr, gell? Nein, aber du hast halt einfach, du denkst, ich bin ex und ich bin Vegetarier, deswegen klatscht dann noch ein bisschen Butter, ja, fast Vegetarier, ein bisschen vegan. Also ich merke generell, dass diese Zeit jetzt, wo es Herbst wird, also ich esse sehr, sehr viel in letzter Zeit. Ja, schmeckt es halt einfach gut, gell? Fast nicht. Ich glaube, es liegt doch ein bisschen an der kälteren Zeit, an Wetterumschwung und so. Erzähl noch ein bisschen mehr vom Wurstclub. Ja, was gibt's denn? Was magst du wissen? Ich weiß es nicht. Ja, wie war die Stimmung allgemein? Was ist los? Ja, die haben lustige Gesänge und wenn ein Freischuss ist, dann sind sie mit den Schlüsseln klimpern. Machen sie das immer so? Nein, das kenne ich nur vom Sportclub. Interessant, okay. Ja. Ja, ansonsten nicht. Ich wollte mir eigentlich nicht besaufen. Aber? Ist mir nicht gelungen. Oi. Sollen wir geschwind einen kompletten Sportblock machen und dir erzähle ein bisschen vom Eishockey? Okay. Ist was Interessantes? Ja, naja, ziemlich. Die Vienna Capitals haben jetzt 19 Spiele in Serie, also Bewerbsspiele in Serie gewonnen. Aha. Was schon eine ziemlich geschmeidige Leistung ist. Dann ist ja gut jetzt geworden. Die Vienna Capitals sind momentan das Nonplusultra. Das sind die Conditio sine qua non. Wenn du Master werden willst, musst du die Caps schlagen. Und das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Und wir sind schon bei Runde 7 oder 8. Gehst du wieder mal auf ein Konzert, ja. auf ein Solo. Nur weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau wann. Es muss wieder ein interessanter Gegner sein, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn die Salzburger kommen, schau es mal an. Weil das nächste Match gegen KAC ist ja erst im Jänner irgendwann einmal. Mhm. Das erste haben wir leider verloren, aber nicht schlecht gespielt. Haben wir ein bisschen Pech gehabt. Da war ich natürlich. Und am Sonntag war es gegen VSV gewesen, das hätte ich mir angeschaut, aber dann habe ich gedacht, who cares, VSV interessiert mich jetzt nicht so brennend. Weil ich nämlich glaube, dass der VSV, da war ich mir fast sicher, dass der VSV die Mannschaft sein hätte kennen, gegen die Capitals Birken. Aber sie haben es geschafft. Aber ich verstehe nicht. Es gibt ja nicht so viele Vereine in Österreich. Wie können spielen die dauernd gegen irgendwelche anderen? Dass man ja, nein, die Liga hat 12 Vereine. Ja. Wobei aber einer aus Tschechien kommt, einer aus Ungarn, einer aus Kroatien. In der österreichischen Liga? Südtirol. Ja, genau. Ah, ja. 8 Österreicher und 4 Ausländer. Okay. Das ist sogar eigentlich ziemlich cool. Ich würde mir wünschen, dass wir noch einen zweiten Ungarn, noch einen zweiten Italiener, einen Slowaken. Die Slowenen gehen uns meiner Meinung nach extrem ab. Das ist schade, dass die nicht mehr dabei sind. Das wäre dann halt so eine richtig schöne kaiserlich-königliche Eishockey-Liga. Das wäre super. Was machst du zu Halloween? Verkleiden wir uns als S und dann bei der Biene. Hallo. Wir schweben alle hier unten. Na, wann ist Halloween? Willst du fliegen? Was ist denn das für ein Tag? Sollen wir eine Halloween-Folge machen? Mit der Biene? Ja, das war eine gute Idee. Ja, vielleicht macht die Biene eine Halloween-Party. Wir müssen jetzt darüber reden. Gerade mal in meinen Kalender schauen. Schau mal in deinen Kalender. Hast du Formel 1 gerade in letzter Zeit? Das ist super. Nein, leider nicht. Das ist spannend. Super. Der Vettel wird immer grantiger. Weil jedes Mal passiert irgendwas, was nicht zu coming like a madman. Was zu seinem Ungunsten ausgeht. Und Daniel Kwiat ist weg. Oh. Ersetzt von Pierre Gasly. Wer ist das? Den legen wir jetzt. Franzose. Ein Franzose. Naja, die haben einen Deal gemacht. Ne? Also nächstes Jahr fährt Toro Rosso mit Honda, mit dem Aggregat, was jetzt McLaren befeuert. Und dafür bekommt McLaren Renault. Und deswegen darf jetzt der Carlos Sainz zu Renault gehen für nächstes Jahr, weil Joelon Palmer ist very joyless. der ist raus. Und ja, jetzt kommt dann wahrscheinlich in den zweiten Toro Rosso Cockpit, kommt dann wahrscheinlich ein Japaner wahrscheinlich. Also ein Japaner. Und der Franzos, der eben der Red Bull Nachwuchspilot ist. So, jetzt gucken wir mal da. Wie, es gibt zwei Red Bull Vereine, oder was? Red Bull und Toro Rosso, oder was? Ja, richtig, aber die haben ja andere Nachwuchsserien auch und so, ne? Die holen sie ja die Jungen. Ah, ich sehe gerade am 31. den Dienstag habe ich eine Vorlesung zur Filmgeschichte. Da fängt das Studium schon wieder an, gell? Ich habe gestern Vorlesung gehabt, meine erste. Nämlich? Grundlagen der inklusiven Pädagogik. Hm. Ja. Und? Ja, ich habe es lustig gefunden, weil am Wochenende davor habe ich mit jemandem Martin Schulz verarscht. Das ist doch der SPD-Politiker. Das ist der SPD-Politiker. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich will, dass sie eine starke Partei wird. Und wir haben ihn halt ein bisschen auf der Uhr gehabt, weil er hat halt eben diesen Dialekt, wo er auf den Tisch haut. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, hey, du kannst das machen, das ist doch ein Sprachfehler. Und ich sage, na, das ist ein Dialekt. Und dann haben sie mir das eingeredet, dass es ein Sprachfehler ist. Mhm. Ich habe das auch schon mal verwechselt. Und am Montag, eben habe ich den Professor gehabt und der hat dann von den technischen Komplikationen geredet. Also ist der Dialekt und kein Sprachfehler. Könnt ihr mich nie drüber lustig machen. Naja, wenn es lustig klingt, dann ist es lustig. Ob es jetzt ein Dialekt oder ein Sprachfehler ist? Nee, Dialekt ist okay. Ich finde, wenn Dialekt sich ein bisschen lustig machen, ist okay, aber wenn ein Sprachfehler. Sprachfehler ist ja individuell. Ja, kann er ja nichts dafür. Individueller Dialekt. Ja, gut, beim Dialekt kannst du auch nichts dafür. Ich habe mal eine gekannt, die vielleicht hat man niemanden verarschen. Das kleine Kind war eine Logopädin und die hat dann das R richtig aussprechen lernen müssen und hat es dann zum Rollen angefangen. Ja, aber wo rollt es? Vorne oder hinten? Vorne. Und dann habe ich mal eine Vorarlbergerin kennengelernt und habe sie gefragt, ob sie einen Sprachfehler hat, weil sie das R so ausspricht. Ja, Formel 1. Eishockey, Fußball haben wir erledigt, Sportfehler jetzt Sport da. Sport ist nett, ja. Sport ist getan. Ich wollte jetzt mit dem Schwimmen wieder beginnen, aber es verzögert sich, weil in jedem Bad halt ein bisschen Aun ist. Ja, in der Otterkringer, im Otterkringer Bad ist keine. Und im Otterkringer Bad sind angenehm wenig Leute, weil da kommt man jetzt so leicht hin. Ja, yes, also da kann man ja ewig lang da. Oh, okay, na. Nein, ich warte, bis die Bäder wieder offen sind. Ja, oder ich werde zum Oktober schwimmen auf der Donauinsel. Ja. Ich habe ja so viel Angst. Wir haben ja, mir hat ja als kleines Kind hat mir der Papa immer erzählt, wenn man schnell ins Wasser geht, kriegt man einen Herzinfarkt. Echt? Und seitdem kann ich nicht normal ins Wasser gehen. Furchtbar. Ich springe eine. Na, kann ich nicht. Ich muss mich langsam rantasten. Ich habe echt Angst. Aber das kann ich nicht. Das ist so richtig in mir drinnen. Also ich kann mich in 17 Grad kaltes Wasser einstürzen, problemlos. Mhm. Aber drinbleiben. Nein, drinbleiben ist auch nicht das Ding. Du musst auf 4-5 Tempi und dann geht es schon. Ja. Wohl. Aber was ich überhaupt nicht zusammenbringe, was ich wirklich nicht schaffe, das ist kalt duschen. Also wenn ich Dusche einschalte, gell? Im Sommer geht's schon, ne? Nein. Wenn ich die Dusche einschalte, dann muss ich immer warten, bis es warm wird. Mhm. Und das schaut halt extrem leidenschaftslos aus. Ja, das geht bei mir schon. Ja, doch. Ja, einfach so unter der Dusche und ausschalten, das geht gar nicht. Zuerst einmal den Kopf runter und wenn einmal Kopf nass ist, dann geht der Rest, ist egal. Ne? Da hinten am Rücken gibt es so ein paar Stellen, die sind wirklich heikel, aber das geht schon, ja. Geht nicht, das kann ich. Also im Freibad, da, das geht schon. Freibad. Stattdessen geht es zum Zahnarzt. Ja, das ist auch eine sportliche Betätigung. Wieso? Weil er gebohrt hat. Schon wieder und jetzt hat er mal angefangen, der Baustelle? Hast du eine offene Baustelle? Eine Baustelle, jetzt momentan habe ich eine Baustelle. Ja. Was stimmt denn nicht? Nächsten, ja, Karies. Nächsten Dienstag kriege ich dann. Was sind die Gauschen gedruckt? Muss ich gleich mal einen Kakao googeln. Kakao googeln, ja. Nein, laktosefrei sehe ich gerade. Wow. Ja, nächsten Dienstag macht das dann zu, die Baustelle. Und dann passt's. Was für Pflaumen bekommst du rein? Gold. Why? Weil es das Beste ist. Also nicht, weil es qualitativ wertvoll ist. Nicht, weil es Gold ist, aber es heute. Als Anlage für später. Ja, damit die Nazis was zum Ausbrechen haben. Wenn sie dann kommen und mich holen irgendwann. Okay. Na, der Zahnarzt hat gesagt, und ich habe das dann aus vertrauenserweckender Quelle mir bestätigen lassen, das Goldplompen am längsten halten. Ja, das ist wohl wahr, ja. Hm. Und weil es ist jetzt so, dass das zwar schon viel Geld kostet, aber es wird alles Geld kosten. Ich hab. Und warte ganz kurz. Und dann denke ich mir, bevor der jetzt an alle 2 Jahre, alle 5 Jahre dann Schaß machen muss in meiner Fresse, einmal Gold reinklatschen und gut ist. Ich habe das erst neulich, ich habe so ein Gespräch gehabt und ich hab echt gedacht, das Gold, das wird heiß gemacht und dann so so wie die goldene Krone von Viserys Targaryen. Und dass das praktisch angepasst wird mit so einem komischen, weiß ich nicht, Feinwerkzeug, das war mir jetzt nicht so klar. Oder? Und das wird dann geklebt oder was? Das, wie es ganz genau war, also hat er die Höhle gemacht, naja, mit sicher, dem Bohrer, und dann hat er mal einen Abdruck abgezwickt. Weil wenn er das nachher dann wieder rausbauen muss, dann muss er nochmal tiefer gehen, genau. Und das ist blöd. Ne? Das hat der Heute gemacht und dann kriegt das jetzt dann der Zahntechniker und der Zahntechniker macht dann ein dementsprechendes Goldstückchen eine. Und wie das dann reinkommt, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wird es eine gibt. Ziemlich genau einem Jahr zementiert. Einen Zahntechniker beim Kartfahren geschlagen. Geschlagen? Mit der Faust oder mit der flachen Hand? Nein, mit meinem PS. Ich war übrigens Kartfahren. Welche Buchstaben verstecken sich zwischen P und S? Und jetzt wissen wir, warum wir einen Explicit-Button bei uns an links haben. Ja? Ich war jetzt vor kurzem tatsächlich Kart fahren. Ja? Was schaust du denn noch schon wieder auf die Telefon? Ich schaue jetzt dann auf der Telefon wieder. Nein, ich schaue auf der Wikipedia nach, wie das funktioniert mit einer Goldplombe, wie die eine geklebt wird. Ich höre dir zu. Du wolltest vor kurzem wieder Kart fahren gehen. Nein, ich war Kart fahren. Jedenfalls war Alexander Wurz dort, weil da war ein Profi-Kartrennen war und da ist Alexander Wurz gesichtet worden. Und ich habe dann ein Video gesehen, wo beide Bahnen im Bild waren. Unsere Kartbahn und die Profis und die so ju. Und wir so. Wieso können die schneller fahren als ihr? Ja, weil sie schneller PS, so, mehr PS haben, leichter sind wahrscheinlich. Und ich bin Dritter geworden und bin aber vor die ersten 2 überrundet worden. Das war so. Wie hat eigentlich die Sommerserie? Ich hab's ja. Was mir ein bisschen gewundert hat, ist, dass du da keine Chronologie, also dass du die Chronologie durcheinander geworfen hast. Dass du zuerst war ja nämlich, ich glaube, zuerst war am Weißensee und dann am Mühlstättersee und das ist umgedreht oder umgekehrt. Ach so, ja, ich dachte einmal, dass du vom Mühlstättersee und dann vom Weißensee, ich dachte, du warst aber an See. Gibt es ja Datenmarken, weißt du, man, deswegen steht ja das Datum. Ja, na, du hast mir Files geschickt, die waren nicht kompatibel für das, was ich wollte. Ich habe es dann wieder gedreht. Ganz normale Dings. Nein, ich hab's angehört und hab's aber gleichzeitig nochmal im Lautsprecher aufgezeichnet, damit ich MP3 habe. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Und du hast ja kein Datum dazu gesagt und dann habe ich das mit den Zeitmarken, also das mit dem Dateinamen nicht mehr hinkriegt. Aber für mich hat es ungefähr nicht chronologisch gepasst müssen, sondern von der Expressivität habe ich es geordnet. Also. Wie gut du warst, Heinze. Das ist was ja ganz, ganz gut geschnitten. Ja. Ja, ich habe ein paar Mal schmunzeln müssen. Der Heinze. Das ist nämlich die. Meine Frau hat sich das angehört. Das war die Mama. Das gesagt? Das war die Mama vom Hansi Orsolitsch. Nein. Ja. Der Heinze tut die Hände auf, Orsolitsch. Ja, das ist genau. Der Mann, der auf die Fresse gekriegt hat. Ja, genau, der pleite gegangen ist. Obwohl er so viel verdient hat. Ja, das Management, was die. Also, du, apropos. Gehen wir auf den Boxkampf. Was ist mit. Gut. The last thing I would do. Echt? Wieso? Also, was ist mit dem Wrestling? Was ist mit Wrestling? Wir wollten noch Wrestling gehen gemeinsam. In der Boxen kriegen wir die Biene nicht ein. Aber catchen ist sicher lustig. Weißt du, mit der große Knorkator gegen. Na, ich glaube, heute ist im Schädel nicht aus, wenn sie Leute in die Fresse hauen. Ja. Ich habe einen Computer gekauft. Ich habe auch gekauft, U-Book-Aktion. Nein, ich habe einen geilen Gaming-Laptop gekauft. Ein Laptop? Ein Laptop zum Gamen. Und? Sag mal, mach auf deine Intimität. Sag mal. Bunt ist er, er leuchtet bunt. Was hast du für ein Gadget? Ja, XMG steht drauf und AMG. Nein, XMG. XMG. Ja, das ist, glaube ich, die Firma, die ihn hergestellt hat. Und der hat ein mattes Display, das war mir wichtig. Und er hat ein. Was ist wichtig? Grafikkarten ist wichtig. Ne? Grafikkarten, wie GeForce GTX 1550, glaube ich, heißt der. Mit dem konntest du eigentlich Kryptowährungen meinen auch. Ja, gut. Das hat der Freund von mir als erstes gesagt. Schon? Kryptowährungen. Hat er mal was gesagt. Ja. Und was dann die anderen Eckdaten? Ich meine, so RAM und. Ich glaube. Festplatte. Oh, warte mal. Bla. Braucht man da irgendwie so einen Controller oder was hast eine du? Maus da? Hast du das bei uns. Du tust mit einer Maus reinfahren oder was? Oder was machst du so? Donkey Kong mit einer Maus? Du bist denn so ein Trautl. Na, ja. Ich kann ja dabei erzählen, ich habe mal eine U-Burg-Aktion. Nach 5 Jahren haben wir einen neuen ThinkPad gekauft. T470 von Lenovo. Und ich wollte mir ursprünglich einen kaufen ohne Betriebssystem. Das habe ich dann auch gemacht. Wenn man doch, die werden mal Linux draufhauen, aber dann habe ich gemerkt, dass Linux nicht einmal mit Google Drive kompatibel ist. Google Drive ist schon notwendig, so als Laufwerk, so Usability-mäßig und jetzt werden wir wahrscheinlich auf Windows 7 drauf knallen. Ja, ja, schon, aber du hast ja dann keine Software-Updates mehr, oder? Tja, das könnte schon sein, ja. Und? Schlimm? Das ist mir, wenn du hast dann halt einfach. Hast du Petya, non-Petya? Oder wie hat der geheißen? Was ist denn das? Der Wurm, der jetzt vor kurzem war. Achso, glaubst du, dann ist mein Rechner dann anfällig? Au! Au! Yes! Ja, das war, das war ja wegen dem. Weil alle Leute Windows 95 noch drauf gehabt haben. Und Windows 95 ist halt offen wie ein Braterhuhe inzwischen, wie ich gehört habe. XP. Überlegt aber mal, über also einen Raspberry Pi habe ich auch. Und den habe ich probiert, so einen Retro Pi umzubauen. Retro? Was heißt ja. das? Na, das heißt, dass du dann einen Emulator aufhörst und dann kannst du den halt mit, dann kannst du mit dem, was ein Raspberry Pi ist, weißt du, oder? Der Raspberry Pi tut dann so, als wäre da Super Nintendo und du kannst dann halt Super Nintendo Spiele drauf spielen. Oder er tut so, als wäre da Game Boy oder er tut so, als wäre da. Ja, wo geht das? Boah, das ist so super. Die ganze, in Wirklichkeit willst du nur, dass du ihr was zum Essen gibst, gell? Möchtest du einen Schinken, ha? Georgie, möchtest du dein Boot zurück, Georgie? Huh? Ja, vielleicht ist er noch im Kino, vielleicht sollte ich mal anschauen. Der letzten Donnerstag war Premiere. Nö, ich würde mir gerne Dünkirchen anschauen. Ja, Dünkirchen würde ich mir anschauen. Und sonst eigentlich eh nichts. Oder Mother soll auch so ein guter Film sein. Mother. Von dem Regisseur, der Black Swan gemacht hat. Was ist die gerade Sieg? Ja, was denn? Wir nehmen gar nicht auf. Na. Doch. Oh. Wir aufnehmen, passt. Nein, wir nehmen nicht auf. Aber es ist eher ein fades Gespräch. Ohne Biene sind wir einfach nicht so gut. Es fehlt einfach. Gut, dass die damals nicht nach Berlin gegangen ist. Boah, ja, ne, das wäre auch davor, gewesen. Die hätte jetzt vor die Koksnasen schon. Glaubst du, dass sie gekokst hat? Ich glaube nicht, dass die Biene zum Nein, Koksnasen. Nein, ich glaube auch nicht, die Biene kriegst du nicht einmal zum Trinken. Ja, doch. Wie noch beim Samariterbund war, da haben wir einen Fahrer gehabt, das war der Tonne. Und mit dem habe ich einmal dieses Kunststück verbracht, da sind wir zum Billa gegangen, ein Jausens einmal holen. Habe ich die Geschichte schon erzählt, oder? Nein. Ja, okay. Und haben wir eine Käsesemmel uns machen lassen mit Käseleberkäse drinnen und einer Scheibe Käse noch dazu, eine Scheibe Gouda draufgelegt. Eine Käsesemmel mit Käseleberkäse und Gouda. Ja. Was ist der untere Käse gewesen für einer? Der Käseleberkäsesemmel oder was? Na, eine Scheibe Gouda, eine Scheibe Käseleberkäse und das Ganze in einer Käsesemmel. Er fühlt jetzt eigentlich noch ein bisschen was anderes. Sowas Speck wie, oder sowas, gell? Nein. Bratwurstschnecke. Riebissel fehlt noch. Das ist ja nicht schlecht. Seine Presselbeeren, wie ihr in Wiener sagt. Seine Kranken. Kranken. Nee, dann hauen wir einen Hut drauf, oder? Auf die Folge. Ja. Ich glaube, ohne Biene macht es keinen Spaß. Nein. Ich hoffe, dass die Biene sich das tut. Leben, leben, leben, wir wollen leben. Leben, leben, leben, wir wollen leben.